Eine ähnliche Erfahrung machte ich mit einer Stiftung, die mich bat, Teil einer Projektgruppe zum Thema Gerechtigkeit zu werden. Ich sagte einem Telefonat zu, in dem ich mich sehr schnell mit dem Mann am anderen Ende darüber stritt, ob es nicht notwendig sei, für ein Gespräch über Gerechtigkeit auch Menschen einzuladen, die sich die Anfahrt zum Tagungszentrum nicht leisten könnten und die Übernachtung schon gar nicht. Allzu viele Menschen, die die Welt als ihr Eigentum betrachten, weil sie wohlhabend aufgewachsen sind, meinen, sie Kraft ihrer bloßen Präsenz zum Besseren verändern zu können. Aber wenn mit besser gemeint ist, dass die, die leiden, weniger leiden sollen, dann muss man die Menschen fragen, woran sie leiden, bevor man ihnen Kulturzentren baut und von mehr Bildung spricht, als könnte man Bildung essen, als würde sie einen im Winter warm halten. Arbeitslose könnten natürlich sehr gut für sich selbst sprechen, doch sie werden strukturell entmachtet. Mir dagegen wird die Position zugestanden, ihnen stellvertretend eine Stimme zu geben. Das ist ungerecht, aber es wäre auch dumm, wenn ich mich davon lähmen ließe. Also möchte ich es versuchen, so aufrichtig und kritisch wie möglich. Es wirkt schnell peinlich, links zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist kaum möglich, von einer gerechteren Welt zu sprechen, ohne sich selbst dafür ein bisschen zu verachten. Zu oft werden solche Positionen als Rituale von Salonlinken abgetan, die bei Rotwein und Käse von der Befreiung der Arbeiterklasse sprechen und sich dabei selbst sehr gut gefallen. Ich glaube, dass das trotzdem möglich ist. Eine unpeinliche Stellungnahme für die Unterdrückten.